Während Halef und David Lindsay über den Zusammentrieb der Tiere die Aufsicht übernahmen, setzte ich mit zwei Hadedin in einem Floß zu der Insel über, die mein Interesse erregt hatte. Ich war überzeugt davon, dort die Gefangenen des Scheiks zu finden. Ich entdeckte Entsetzliches. Man hatte die Männer eingegraben bis an die Köpfe. Wir gruben die kaum noch Lebenden aus und besprengten sie mit Wasser. Sie waren so geschwächt, dass ich nicht mehr von ihnen erfahren konnte, als dass sie aus Badri stammten, einem Dorf, das ausschließlich von den sogenannten Teufelsanbetern bewohnt wurde. Ich ließ die drei ans jenseitige Ufer bringen und beauftragte Sir David, ihnen heimlich Nahrung und Kleidung zu bringen. Ich ritt ins Lager zurück und machte eine auffällige Beobachtung. In einer Gruppe von Frauen bemerkte ich eine, die mit Schadenfreude zusah, wie meine Leute das Vieh wegtrieben. Ich ritt zu ihr. Folge mir. Ich habe nichts getan. Es soll dir auch nichts geschehen. Gib es zu. Du hast einen Feind in deinem Stamm, dem du eure Niederlage gönnst. Effendi, woher weißt du das? Sei offen. Wer ist es? Du wirst es ihm wieder sagen? Nein. Du hasst Scheik Zeda Ben Huli. Ja, Effendi. Ich hasse ihn, weil er mir den Vater meiner Kinder töten ließ. Warum? Mein Mann verweigerte ihm bei einem der letzten Raubzüge den Gehorsam. Weshalb? Weil der Scheik fast die gesamte Beute für sich behält. Du bist arm? Ja. Der Oheim meiner Kinder hat mich zu sich genommen. Auch er ist arm. Wie viele Tiere hat er? Ein Rind und 10 Schafe. Er wird sie hergeben müssen. Denn wenn der Scheik zurückkehrt, werden wir kleinen Leute den ganzen Verlust tragen müssen. Der Scheik und seine Sippe werden nicht arm, nur der Stamm. Zeda Ben Huli soll nicht zurückkehren, wenn du aufrichtig bist. Ich werde ihn als Gefangenen zurückhalten und den Abu Hamed einen Scheik geben, der gerecht und ehrlich ist. Der Oheim deiner Kinder soll behalten, was er hat. Effendi, deine Hand ist voller Barmherzigkeit. Hör zu. Du kennst die Insel drüben im Tigris. Warum fragst du danach? Weil ich mit dir darüber sprechen will. Tu das nicht, Effendi. Wer dieses Geheimnis verrät, den wird der Scheik töten. Wenn du mir das Geheimnis mitteilst, wird er nicht wiederkommen. Also, wozu dient die Insel? Sie ist der Aufenthalt der Gefangenen des Scheiks. Welcher Gefangenen? Er fängt die Reisenden ab, die über die Ebene oder auf dem Wasser kommen, und nimmt ihnen alles, was sie besitzen. Wenn sie nichts haben, tötet er sie. Wenn sie aber reich sind, behält er sie bei sich, um Lösegeld zu erpressen. Und dann kommen die Gefangenen auf die Insel? Ja, an die Schilfhütte. Hände und Füße werden ihnen gefesselt. Und wenn der Scheik das Lösegeld erhalten hat? So tötet er die Leute dennoch, um nicht verraten zu werden. Wer ist der Kerkermeister? Er selbst und seine Söhne. Einen von ihnen habe ich schon kennengelernt, als Pferdedieb. Wer ist der zweite? Ein Jüngling, er ist hier im Lager. Sind jetzt Gefangene auf der Insel? Ja, 2 oder 3. Sie kamen auf einem Boot den Fluss hinab. Da hat er sie überfallen. Wann war das? Vor ungefähr 20 Tagen. Hier, nimm diese Geldstücke. Der kleine Mann da, der das schwarze Pferd reitet, wird dir deine Tiere wiedergeben. Und glaube mir, der Scheik wird nicht zurückkommen. Effendi, deine Güte ist größer. Schon gut. Geh und sage keinem Menschen, was wir miteinander gesprochen haben. Allah behüte dich, Effendi. Unser Rückweg ging wegen der Tiere viel langsamer vonstatten als die Hinreise. Bei Sonnenuntergang erreichten wir eine Stelle, die noch unterhalb von Kalat el-Shabar lag und sich, da sie mit Blumen und üppigem Grün bewachsen war, gut zum Nachtlager eignete. Die Hauptaufgabe war jetzt, sowohl die Herden als auch die Abu Hamed zu überwachen, und ich traf die nötigen Vorkehrungen. Ich hatte mich am späten Abend bereits schlafen gelegt, als Lindsay noch einmal kam. Sir. Hm? Sir. Ja, was ist, Sir David? Entsetzlich, fürchterlich. Was denn? Ist ein Gefangener verschwunden? No, die sind fest eingebunden. Ja, was ist denn so entsetzlich? Hauptsache vergessen. Ja, nun was denn? Redet schon. Trüffeln. Das ist allerdings entsetzlich, Sir David. Zumal ich im Lager der Abu Hamid ganze Säcke davon stehen sah. Ganze Säcke? Ja, wir werden morgen Trüffeln haben. Verlasst euch drauf. Schön. Well. Good night, Sir.